War da was los? Das Übliche in der Zona Rosa. Ein paar junge Typen, reichlich bekifft, haben gegenüber vom Hotel in einem Cabrio mit einer Mariachi-Band gehalten. Haben eine Serenade gesungen für Touristinnen. Wurden aber von den Bullen verscheucht. Ja, und eine almosensammelnde Nonne. Waren die mit der Serenade und die Nonne zur gleichen Zeit da? Weiß ich nicht. Wisst ihr, wo Bernstein jetzt ist? In Coatzacoalcos. Hotel Tropicana. Warum stand nichts von dem Schuss auf Bernstein in den Zeitungen? In den Zeitungen? Warum das denn? Er hat angegeben, es war ein Unfall. Er hätte einen Revolver gereinigt, dabei hätte sich versehentlich ein Schuss gelöst. Sowas kommt nicht in die Zeitungen. Nicht im Nationalpalast? Hat es denn kein Attentat auf den Präsidenten gegeben? Was soll sein? Sag das nochmal. Ich denke, irgendjemand wollte den Präsidenten umlegen. Im Nationalpalast. Und Bernstein wurde dabei aus Versehen verwundet. Mein lieber Mann, bist du stoned oder was? Halt die Klappe.